draußen weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Muss sie observieren, kann sie sehen. Doch ich hab bis heute überlebt. Ja, dann geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Lass sie observieren, kann sie sehen. Tank super plus, mein Eisen immer griffbereit und ich schieß. Mein Karren, dein Mund, redest aber zitterst, wenn du mich siehst. Du bist ein Niemand, geh in Deckung auf. Ich komm niemals aus dem Ghetto raus. Für die Familie ging die Rechnung auf. Zu Decke rauf. Das war mein Weg hoch zur Million. Klasse safe dort, wo ich wohn. Ja, wir gehen in eine andere Richtung. Meine Mischung Fick, Fame und Dekos. Ich hab bis heute überlebt. Jolla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Muss sie observieren, kann sie sehen. Doch ich hab bis heute überlebt. Jolla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Lass sie observieren, kann sie sehen. Sie explodieren, lass sie reden, lass. Scheine sortieren nach Farben jeden Tag. Du bist am Kopieren in meiner Gegenwart. Ich drück Kilos weg, so über Telegram. Und kauf mir dann ne Audemars-PG. Bitte erzähl mir nix von Umsatz, was für Koks lag, du bist gay. Frag bei jedem nach AZ, ich bleib ein Zehner-Kapitän. Viel passiert, doch hab es heute überlebt. Ja, und alle wollen ihn treffen, den Albaner um zu testen. Aber ziehen dann wieder ab, haben den Ballermann vergessen. Guck, ich zünd den Joint an und ich lauf in Adiletten. Kam in Sunan, Nash, AZ, Miami, Essen. Ich hab es heute überlebt. Jolla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Muss sie observieren, kann sie sehen. Doch ich hab bis heute überlebt. Jolla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Lass sie observieren, kann sie sehen. Ja, und alle wollen ihn treffen, den Albaner um zu testen. Aber ziehen dann wieder ab, haben den Ballermann vergessen. Guck, ich zünd den Joint an und ich lauf in Adiletten. Kam in Sunan, Nash, AZ, Miami, Essen. Ich hab bis heute überlebt. Jolla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Muss sie observieren, kann sie sehen. Doch ich hab bis heute überlebt. Jolla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionenunternehmen. Dass sie observieren, kann sie sehen.